Friedens mich freun. Der Bild des Himmels ewig beglückt, wie schon der Vorspann ordentlich entzückt. Dies ist mein ewiger Jubelgesang. Find me.